You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305, Timo. Was geht ab, mein Mister? Moin, moin, mein Bruder. Ja, alles gut. Bin froh, dass wir es heute geschafft haben, uns zusammenzufinden, weil wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen in Bezug auf die Trade-Deadline. Richtig. Und da muss ich auch direkt sagen, wir haben ja eigentlich für Sonntag einen Podcast angekündigt, dass der nicht zustande gekommen bin, liegt halt an mir. Wer mir auf Twitter folgt, auf meinem Burner-Account, der hat, glaube ich, gesehen, dass ich da zu kämpfen hatte mit einem, ja, Kunststoffboden für mein neues Home-Gym. Also das wollte ich natürlich jetzt direkt vernünftig verlegen und nicht irgendwie so halbe Sachen machen. Und ja, leider ist das bei so Kunststoffböden irgendwie auch so, dass sie sich so ein bisschen an die Witterungsbedingungen im Keller anpassen müssen und sich eventuell ausdehnen oder wieder zusammenziehen. Und da musste ich dann ein bisschen feinjustieren. Das hat einfach alles ein bisschen gedauert, so dass ich dann auch die Nacht in der neuen Bude schon geschlafen habe. Und da über einen, ja, mobilen Hotspot einen Podcast aufzunehmen, war uns jetzt beiden ein bisschen zu risky, weil unsere Zeit ist ja nun mal begrenzt und wenn wir uns Zeit nehmen, dann sollen das auch relativ problemlos funktionieren, dass wir da einen Podcast produzieren können. Aber diese Woche wird es auf jeden Fall besser. Wir versuchen uns diese Woche noch einmal hinzusetzen und ein komplett neues Format zu machen, was auch so ein bisschen in die Richtung NBA History geht. Was genau wird jetzt nicht gesagt. Nicht, dass wieder so ähnlich wie jetzt bei der Ty Lawson-Personalie wieder ein anderer Podcast um die Ecke kommt und das vor uns macht. Unabgesprochen muss man ja an dieser Stelle sagen, also ich habe da auch reingehört, Grüße gehen raus an Leon und Marius von Talking the Game, beziehungsweise Leon von Rajons Erben und Marius von Talking the Game. Die haben sich ja schon jetzt so ein bisschen das Konzept, dass wir am Donnerstag hier live besprochen haben, so ein bisschen angenommen. Und ich habe da reingehört, ich finde das eigentlich ganz cool und ich finde auch nicht, dass es da zumindest jetzt zu den behandelten Spielern noch irgendwie was zu ergänzen gibt. Von daher haben wir gesagt, so komm, wir suchen uns jetzt einfach ein neues Projekt und wenn die beiden, oder in dem Fall Olajuwon und Erben, irgendwann mal federn lassen oder wir irgendwie ein Collab-Projekt an den Start bringen wollen, dann kann man sich da sicherlich nochmal absprechen. Aber gut, wir haben noch einen Pod in der Pipeline, auch ein Crossover mit Talking the Game, den habe ich eben schon fertig geschnitten, der kommt irgendwann Ende der Woche, da könnt ihr euch auch auf jeden Fall auf was freuen. Lass uns dann über die Trade-Deadline nochmal im Detail sprechen. Da haben wir einen Live-Podcast so rausgebracht, der war ziemlich, ja, typischer Barbershop-Talk, kann man sagen, so. In seiner reinsten Form. Der war wild. Ja. Wir haben uns aber bei vielen Sachen nicht so aus dem Fenster gelehnt. Eben weil, ich glaube, da spricht auch so ein bisschen die Erfahrung aus uns. Man muss einen Trade immer so ein bisschen sacken lassen. Im Falle von einem Trade, über den wir heute sprechen, ist es auch so, dass da eine finanzielle Komponente oder eine Motivation hintergesteckt hat. Deswegen war das auch im ersten Moment für uns ein bisschen verwirrend, weil man halt so unorganisiert, wie wir sind, so, haben wir ja nicht die ganzen Salary Sheets vor uns ausgebreitet und wissen direkt, was so abgeht. Aber ja, dazu später. Ich würde sagen, wir besprechen jetzt noch einmal abschließend, vielleicht auch ein letztes Mal für diese Saison, die Personalie Nikola Vucevic. Den verschlägt es ja mit Al-Farouq Aminu nach Chicago. Und dafür sind dann eben Wendell Carter Jr., Otto Porter und zwei Top 4 geschützte Erstrundler, unter anderem jetzt auch in der kommenden Draft, nach Orlando gekommen. Hat sich irgendwie was jetzt bei dir verändert, wie du den Trade für die beiden Teams siehst? Also nicht wirklich. Ich hatte ja schon bei uns in unserer WhatsApp-Gruppe, unserer internen, darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen wenig die Kritik an den Bulls nachvollziehen konnte. Hab mir darüber dann nochmal Gedanken gemacht, woher die Kritik kommt und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass man sehen muss, aus welcher Perspektive man das selbst sieht. Natürlich, der Deal hat jetzt die Bulls nicht in die Contention gebracht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne? Das ist ganz klar, aber wenn ich mir anschaue, wie der offensichtliche derzeitige Weg der Bulls ist, ist es klar, man möchte ein Playoff-Team sein und Playoff-Team werden. Und unter der Prämisse bin ich weiterhin eher positiv dem Deal für die Bulls gegenüber eingestimmt. Du hast jetzt nominell zwei All-Stars im Team. Ich finde, du hast einen soliden Core auf jeden Fall. Du konntest Spieler wie Thad Young halten, die ich für ein Playoff-Team als wichtig erachte. Ich mag den. Und ich finde auch, dass der dir gut Value geben kann, auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, ja, die Bulls sind jetzt irgendwie 10. im Osten, 11. im Osten, ich habe es nicht ganz genau auf dem Schirm, aber 10. das heißt immer noch Play-In und seien wir mal ehrlich, in die Playoffs Direktes zu schaffen, ist halt auch immer noch möglich mit einem Run. So, der Osten ist dieses Jahr wirklich, ich will nicht sagen, dass er schlecht ist, aber ist halt schon sehr vom Niveau her durchwachsen teilweise. Mhm. Es liegt auch an den Verletzungen, wenn ich da an die Celtics denke, die viel mit Covid zu tun hatten, die Heat und allgemein auch, darf man nicht vergessen, dass es halt viele Teams im Osten gibt, die da eng beieinander sind und von diesen Teams sehe ich jetzt die Bulls mit am besten, einfach durch die Tatsache, dass du jetzt mit Zach LaVine und Nikola Vucevic auf dem Parkett stehst. Klar ist es auch irgendwo die Devise, wir müssen ein Bucket mehr machen als der Gegner. Dennoch würde ich sagen, rein aus der Sicht der Bulls, wir möchten die Playoffs, kann ich den Deal nachvollziehen, war auch sehr überrascht und finde ihn immer noch gut. Finde auch das Paket, was sie abgegeben haben, noch reasonable. Ja. Ich glaube, der eine First Pick für den kommenden Draft oder die kommende Draft ist Top 4 protected, ja. Der in 2023 dann nicht mehr. Und klar, man gibt Wendell Carter Jr. ab, aber da kann man jetzt auch darüber diskutieren, wie viel Upside da zumindest in Bulls Uniform noch gewesen wäre, in der Rolle, in der sie ihn gesehen haben. Da ist Orlando vielleicht auch der bessere Ort, um sich nochmal ein bisschen anderweitig präsentieren zu können. Für mich ist es überraschend gewesen, dass sie Porter Jr. tatsächlich noch getradet haben. Also bei dem bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass er ein Buyout-Kandidat ist. Könnte es mir auch immer noch vorstellen, weil ich glaube, für einen Contender wäre Porter Jr. sehr, sehr stark als Pickup. Und ansonsten finde ich, haben die Magic, die haben angefangen, Reine zu machen und das haben sie ordentlich gemacht, in dem hier zumindest. Und ich würde das dann auch gleich abschließend den beiden Teams zwei Noten zuordnen. Wir hatten im Vorwege gesprochen, also off-air, dass wir dann am Ende noch ein bisschen benoten wollen würden. Und ich würde dann sagen, dass ich den Bulls da eine solide 2+ geben würde. Und bei den Magic habe ich eine 1 stehen tatsächlich. Mhm. Weil aus beiden Lagern, die man sich für die Zukunft aufstellen wollte, fand ich die Deals absolut okay. Und bei den Bulls auf jeden Fall mit Upside die Note, je nachdem wie dann die Saison und auch die dann irgendwann kommende Free Agency von Zach LaVine sich auspendelt. Ja, absolut. Ich gehe grob auf jeden Fall mit. Also ich glaube, du hast jetzt 2 und 1 verteilt an Noten. Ich bin halt so ein bisschen kritischer, weil ich halt sehe, dass, naja, so eine Pick Protection, dafür werbe ich ja immer und das soll man auch machen. Aber letztendlich hätte ich dann schon gerade in den Verhandlungen mit so einem Star wie Vucevic schon darauf bestanden, dass man einfach keine Protection hat. Also es lässt sich einfach besser verkaufen. Und sind wir mal ehrlich, also da muss ich schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Bulls jetzt irgendwie die Playoffs verpassen sollten und dann auch noch irgendwie den das Lottery-Pech beziehungsweise Glück haben, je nachdem aus welchem Winkel das man dann sieht, dass der Pick irgendwie ein Top-4-Pick wird. Also da müsste so viel passieren, dass ich das eigentlich für so ein bisschen unnötig einfach erachte und ein ungeschützter Pick liest sich einfach besser. Das ist aber so das Einzige, was ich da kritisieren wollen würde, weil im Grunde kriegt man ja meiner Meinung nach quasi 3 Erstrundler. Also ich glaube, Wendell Carter Jr. ist ein NBA-Spieler. So, also ich glaube, in einem Redraft, ich weiß jetzt nicht, das müsste man sich nochmal angucken, aber in einem Redraft ist das wahrscheinlich auch immer noch ein Lottery-Pick, so in den meisten Jahrgängen zumindest. Ja, da gehe ich mit. Von daher, also klar, der hatte halt in Chicago jetzt halt nicht mehr so den besten Stand, beziehungsweise hat da jetzt kein Need erfüllt. In Orlando ist das jetzt der Fall. Und man muss auch sehen, wie das vielleicht sogar jetzt potenziell mit Bamba zusammen aussieht. Ich bin mal gespannt, was Orlando da im Zuge des Tankings alles ausprobieren wird. Ich finde aber Orlando, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, muss man halt auch so die komplette Deadline sehen, was da passiert ist. Klar kann man sich jetzt darüber so ein bisschen lustig machen und sagen, hihi, ich biete alles, was in meiner Hosentasche ist, für Nikola Vucevic, hahaha, ich bin so lustig. Aber ich finde schon, dass Orlando kein Trade gemacht hat, bei dem sie irgendwie wirklich nur ein 2-Mark-Stück und Kifferutensilien zurückbekommen haben. Also das ist schon eine insgesamte starke Leistung. Und ich glaube, sie hätten, und das haben wir auch gesagt, Vuce nicht abgegeben, wenn da nicht wirklich auch sowohl Erstrunden-Picks und als auch ein junges Talent bei gewesen wären. Also von daher, ich habe aus Sicht von Orlando da quasi nichts zu meckern. Die Pick-Protection stört mich so ein bisschen, weil ich glaube, So habe ich es zumindest jetzt auch nachgelesen, aber das auch total ohne Gewähr, weil viele offizielle Seiten halt auch noch nicht die Pick-Übersichten bearbeitet haben. Aber ich habe auch gesehen, dass der 2023er wohl Top 4 geschützt sein soll. Also da, wie gesagt, das ist ohne Gewähr. Da kann auch sein, dass ich dann die Note gegebenenfalls nochmal anpassen müsste. Aber das stört mich so ein bisschen. Aus Sicht der Bulls muss ich jetzt wirklich sagen, ich mag den Trade prinzipiell schon, weil ich finde, die Bulls, die hatten jetzt sehr oft auch das Glück oder ja, das schmeichelhafte Glück, in der Lottery picken zu dürfen, haben auch da den einen oder anderen Spieler rausgezogen. Ich glaube, dass man sich aber dennoch in Chicago so ein bisschen in eine Sache verrannt hat. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das jetzt alles so super strukturiert abgelaufen ist, sowohl was die Draft-Picks angegangen ist, als auch eben die Sache, dass man einfach Levine hat und der da auch so groß aufspielt. Also das ist jetzt wieder so ein bisschen dieses Orlando-Ding. Will man jetzt wirklich irgendwie so um Teufel komm raus wirklich um den 8., 9. Platz mitkämpfen? Oder sagt man wirklich so, ey komm, wir wollen jetzt ein sicheres Playoff-Team sein, wir wollen so viel Kompetenz im Kader haben, wie es möglich ist, zumindest jetzt erstmal für die 2 Jahre. Vielleicht auch eben Levine, den ich persönlich ja sehr mag mittlerweile, einen Anreiz zu geben, hier zu verlängern. Und dahingehend sehe ich das schon und ich sehe auch, dass die Bulls vielleicht eine Playoff-Runde gewinnen können. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, Stand heute. Es sind schon verrücktere Sachen, glaube ich, passiert. Aber ja, wie gesagt, da muss man abwarten, wie entwickelt sich die Regular Season jetzt weiter und wer wartet dann in den Playoffs. Ich bin da so eher bei einer 3+, weil ich finde, das ist, ja, also man hat sich ja durch die Pick Protection auch ein bisschen versichert für das Worst-Case-Szenario und der Vertrag von Vooch ist okay, gerade weil man den jetzt auch ausbalancieren konnte. Man hat nächstes Jahr, wenn ich das richtig überblickt habe, auch weniger Geld auf dem Salary Cap stehen als die Orlando Magic zum Beispiel, was ja auch witzig ist. Und die Bulls werden wahrscheinlich dann auch einfach in der nächsten Saison einen besseren Kader stellen als die Magic. Also ich finde das schon okay und ich finde, das wird mir so ein bisschen auch tot gehatet, weil was soll Chicago denn machen? Also die haben ja jetzt nun mal Levine und der gibt denen einfach eine Kompetenz. Die haben junge, hungrige Spieler. So, sorry, aber ob man jetzt auf 8 landet oder auf 9 landet oder auf 6 landet, so. In der ersten Runde wird man wahrscheinlich Kanonenfutter sein, aber mit Vooch verbessert man tendenziell die Chancen, mehr Playoff-Spiele zu gewinnen. Punkt. Und das finde ich ist okay, kurzfristig gedacht. Ja, das ist ja auch der Punkt, wo ich mich so ein bisschen dran gerieben habe, nach der Trade-Deadline, was mir dann auch ein bisschen zu klein geredet worden ist. So, ja, aber was bringt dir das? Du bist damit ja jetzt kein Contender oder so. Sag mir mal, welcher Spieler auf dem Block ist oder war, der dich direkt zum Contender gemacht hätte, wenn du irgendwas dafür angeboten hättest. Mhm. Also Vooch ist wahrscheinlich der beste Spieler auf dem Block gewesen. Ja. Und den haben sich die Bulls für, wie gesagt, für mich ein solides Paket. Ich verstehe deine Kritik an den Picks, definitiv. Hatte jetzt nichts gefunden mit der Protection für den 23er Pick, kann aber auch immer noch gut sein. Aber an und für sich kam mir der Deal auch ein bisschen zu schlecht weg. Und es ist vielleicht so ein bisschen, schlägt so ein bisschen in die Kerbe ein, in die Diskussion, die Leon am Sonntagnachmittag dann auf Twitter losgetreten hat, bezüglich Tanking etc. pp. Ja. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich es positiv oder ein bisschen positiver sehe als viele andere. Ich mag Teams, die versuchen zu competen. Ich mag das einfach. So. Und die Bulls versuchen hier klar in die Playoffs zu kommen. Ganz klar, wie du schon sagst, kurzfristig mit Zach LaVine, mit Nikola Vucevic hier ein solides Playoff-Team auf die Beine zu stellen, mit guten Assets, mit gutem oder mit eigentlich einem qualitativ hochwertigeren Kader als viele andere, die jetzt in dem Dunstkreis sich bewegen, meiner Meinung nach, zumindest in der Breite. Auf jeden Fall, und ja. Ich habe dafür habe ich Respekt und das ist die Art und Weise, wie ich es mag, wie ein Team geführt werden sollte. Und dementsprechend kommt das dann bei mir ein bisschen zusammen. Und vielleicht noch abschließend, ich möchte hier übrigens nicht Wendell Carter Jr. hier sein Talent absprechen. Warum ich ein bisschen negativ über ihn gesprochen habe, ist halt auch die Tatsache, dass er nicht wirklich fit bleiben konnte in den ersten 3 Jahren. Ja. So, er hat in der ersten Saison nur 44 Spiele gemacht, in der zweiten Saison nur 43 Spiele, steht jetzt aber schon bei 33 Spielen. Also das wird wahrscheinlich die erste Saison, wo er fast 100% der Spiele absolviert. Und natürlich ist, wie du schon sagst, wird er ein grundsolider NBA-Spieler sein. Mit Upside und wie gesagt, dann, da hoffe ich eher auf die Magic, dass sie ihm die Möglichkeiten geben, da sich auszufalten oder sich ausbreiten zu können, vielmehr. Hm. Weil ich ihn auch als besseren Prospect als Mobamba zum Beispiel sehe. Ja, auf jeden Fall. Und was mich halt stört, ist, ich verstehe, wo der Grind herkommt, dass man sagt so, ey, leg dich nicht auf irgendein Team fest und du bezahlst jetzt auch relativ viel und hey, wär's nicht besser, ich glaube, Wood kriegt nächste Saison 24 Millionen und Alvaro Camino, das ist so ein bisschen, das tut mir so ein bisschen weh, verdient ja auch noch 10 Millionen. Hättest du die 34 Millionen nicht lieber in der Free Agency irgendjemanden gegeben? Aber dann denke ich mir so, ja, prinzipiell cool, aber wen willst du denn verpflichten? Also, DeRozan brauchen die Bulls nicht. Also, auch wenn wir ihn ja mögen, brauchen die nicht. Nee, da sehe ich den Fit auch nicht, ne? Ja, wer ist noch Unrestricted Free Agent? Also so von den Großverdienern Otto Porter? Oder ja, Victor Oladipo? Oder Schröder? Oder Hardaway? Ist mega trash. Ja, also sorry, also was will man da? Also ich verstehe, dass man sich, und es ist auch gut, wenn man quasi mit Capspace dann in so eine Saison geht und vielleicht ergibt sich dann ja irgendein anderer Superstar-Trade, bla bla bla bla bla, alles cool. Aber man, Vooch ist doch ein cooler Spieler so. Dann sollen sie doch jetzt irgendwie 2 Jahre lang oder 3 Jahre lang mit Zach LaVine in seiner Prime und Vooch, der vernünftig altern wird, ein paar Spiele gewinnen. So, und vielleicht geht er, also vielleicht klickt das ja auch so, dass die echt eine ekelhafte Mannschaft sein werden in den Playoffs. So, ich will das nicht ausschließen. Ich sehe es unwahrscheinlich, also ich würde auch immer noch, ich sage jetzt mal, ich prognostiziere, dass die Bulls nicht ins Play-in müssen, so, weil ich einfach denke, da gibt's jetzt Mannschaften, die vor denen stehen, da bin ich mir halt sehr unsicher, was da noch möglich ist und so gerade so ein New York und Charlotte und LaMelo und auch Atlanta ist so, so und dann glaube ich schon, dass man sich irgendwie mit Boston, Miami gemeinsam da noch irgendwie reinsneaken kann. Ja, und dann gucken wir mal, was das erste Runden-Matchup ist. Da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, wir haben jetzt ausgiebig über den Trade nochmal gesprochen, Safe. Dass wir uns dann eventuell einen Trade weiter bewegen können. Absolut. So viel zum Thema. Der Pott wird nicht lang. Ja, wird er. Wir bleiben auf jeden Fall bei Orlando. Aaron Gordon und Gary Clark gehen zu den Nuggets. Und die Magic bekommen Gary Harris und RJ Hampton. Und ein 2025er Pick. Auch erste Runde, Top 5 protected. Ich glaub, das ist 27, ja. Ja, genau. Ja, also wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Orlando räumt auf. Für Denver ist es klar, man hat ein kleines, großes Need irgendwie so ein bisschen abdecken können mit einem jungen Spieler, der immer noch Upside hat. Ne, ist jetzt die Frage, inwieweit das Upside da jetzt All-Star-Potenzial ist. Ich glaube, das sehen wir beide nicht mehr. Ja. Aber durchaus noch eine etwas höhere Effizienz, auch gerade in der Rolle, die er dann einnehmen wird. Dazu finde ich, Preis-Leistung ist absolut okay für Aaron Gordon. Das haben wir ja schon des Öfteren mal erwähnt hier im Podcast. Und es ist halt auch etwas, was die Nuggets noch nicht im Kader hatten. Also diesen Körper, den er mitbringt für Spieler wie eben LeBron, Kawhi etc. Da ist er schon eher prädestiniert für, da One-on-One mal zu verteidigen, als es ein Gary Harris zum Beispiel war. Dazu habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich es irgendwo schade finde, dass sie RJ Hampton schon abgeben. Ja. Auf der anderen Seite habe ich dann da auch immer noch im Hinterkopf, als Contender ist es halt einfach auch schwer, junges Potenzial aufblühen zu lassen. Ne? Deswegen kann ich es da irgendwo verstehen und auch, dass Orlando gesagt hat, so, dann, ne, wir wollen noch einen jungen Spieler zu dem Pick und zu Gary Harris haben und da haben sie mit RJ Hampton einen Spieler, der definitiv oder für 3 Jahre noch unter Kontrolle ist durch seinen Rookie-Vertrag, der jetzt ja auch schon Spielzeit sammeln kann, dadurch, dass halt irgendwie kaum einer im Backcourt verfügbar ist für die Magic. Was dann irgendwann natürlich spannend sein wird, wenn Cole Anthony und Michael Fultz dann wieder fit sind. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber diskutieren für Orlando auf jeden Fall. Ich mag es für Denver. Ich mag es vielleicht aber nicht so sehr für Denver, wie es dann teilweise auch auf Twitter gehypt wird, muss ich sagen. Ja, wurde ja zum besten Trade gekürt bei meiner persönlichen Spielerverschickungsumfrage. Ich kann es verstehen. Wie gesagt, es ist halt ein Need, was sie damit abdecken. Und Aaron Gordon ist ein guter NBA-Spieler, dem ich noch ein bisschen Upside attestiere. Ich finde aber, wenn man die Bulls kritisiert für Vucevic, darf man hier auch nicht unterschlagen, dass Aaron Gordon kein Spieler ist, der ein Team jetzt zum absoluten Contender macht. Das macht er die Denver Nuggets einfach auch nicht. Ja. Dementsprechend mag ich den Deal. Ich kann es auch verstehen, dass die Leute sagen, okay, das ist der beste Deal der Deadline gewesen. Kann ich absolut einsehen, dass man da die Argumente für findet. Aber für mich ist es dann am Ende des Tages eher eine 2+. Aber auch mit dem Gedanken, okay, das könnte halt noch sich verbessern, wenn der Fit wirklich so gut ist, wie er potenziell sein könnte. Und für die Magic ist das, glaube ich, einfach, wenn man das all around betrachtet, was sie an der Deadline gemacht haben, absolut okay. Und hab da nochmal eine 2 zugeschrieben. Ja, okay. Ich wäre auch bei den Nuggets irgendwo so im Zweierbereich, weil ich sehe da auf jeden Fall, also ich verstehe den Vergleich mit Chicago. Ich denke aber, dass du, wenn du einen MVP-Anwärter hast, das jetzt nicht unbedingt gleichsetzen kannst mit einem All-Star, der LaVine ist, oder wie haben wir das damals genannt? Ich glaube, All-Star, aber kein All-NBAler, irgendwie so. Also eher so zweite Geige, und Jokic ist halt erste Premium Geige aktuell, so rasiert. Ist so. Gary Harris, der Vertrag, der läuft halt auch noch ein bisschen. Also ich finde, das ist auch auf jeden Fall Ballast, der jetzt einfach weg ist. Und es ist, ja, also der Move gefällt mir für die Nuggets auf jeden Fall besser als der andere Move, den sie getätigt haben, über den wir auch heute gar nicht sprechen, weil es eigentlich so, da gibt es zwar meiner Meinung nach ein bisschen was dran zu meckern, aber ist halt auch irrelevant da mit JaVale McGee. Ja, Gordon ist interessant. Ich bin auch gespannt, wie Gordon da jetzt agieren wird, weil er ist jetzt bestenfalls irgendwie sowas wie ein, ja, dritter Ballhändler, irgendwie sowas wie ein, ja, einfach gibt's auf dem Flügel nochmal den Ball, dann kann er vielleicht nochmal ein Play laufen, aber er wird wahrscheinlich jetzt in der Offensive ganz anders eingesetzt. Also ich hoffe, dass er jetzt auch wieder ein bisschen häufiger zum Korb cuttet, gerade auch durch das Spacing, wenn Jokic irgendwo den Ball, er kriegt den ja in jedem Angriff, den Ball in der Hand hat und dann vielleicht Gordon finden kann, wenn er hart zum Korb schneidet, aber auch als Spot-Up-Dreier eben. Da bin ich, oder Dreier-Schütze, besser gesagt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann sehe ich in Aaron Gordon vielleicht sogar ja irgendwie sowas wie den besten Two-Way-Player der Nuggets. Da ist ein kontroverser Take, aber das, was quasi Gary Harris ja sein sollte, wenn er offensiv nicht absolut kacke mittlerweile wäre. Und ja, ich bin da mal gespannt drauf, auf jeden Fall. Deswegen, ich mag das für Denver. Ich finde aber auch nicht, also es ist nicht mein Lieblingsmove. Über den reden wir als nächstes. Aber für die Magic auf jeden Fall nochmal auch da. Das meinte ich eben. Also du hast jetzt quasi diese Draft nochmal einen zusätzlichen Erstrunden aus Chicago bekommen. Du bekommst mit RJ Hampton quasi einen Erstrunden-Pick. So der Typ ist 19 oder so. Oder ist er schon 20 geworden? Ich weiß es nicht. Aber es ist quasi nochmal ein Erstrunden-Pick, den du einfach mal so einsammelst. Gemeinsam mit Wendell Carter schmeißt er rein. Ich finde auch, der hat ein vernünftiges Debüt in Orlando abgegeben, dafür, dass er halt so jung ist und auch relativ spät gedraftet worden ist. 20 ist Artie. Okay. Also ich habe da Bock drauf so. Also wenn, dann ist er aber auch jetzt in der Saison erst 20 geworden, glaube ich. Aber es ist ja, 7. Februar. Geschenkt. Ja, okay. Naja, aber da ist genug Potenzial da. So, da sollen sie sich jetzt ein bisschen austoben. Ich finde, die Magic, die haben da eine ganze Menge richtig gemacht. Es ist halt schade, dass man Aaron Gordon, ja, dass es so auseinandergegangen ist, auch dass Aaron Gordon halt quasi eine Trade-Request eingereicht hat, bis er wahrscheinlich von dem Interesse der Timberwolves gehört hat. Da hat er ja wohl Second Thoughts gehabt. Nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, man hätte für Aaron Gordon vor ein paar Jahren noch ein bisschen mehr bekommen können, aber so mit dem, was die Magic jetzt auch hatten, gerade auch das neue Management, finde ich, haben sie schon einen vernünftigen Job dann jetzt auch gemacht. Nur, da sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube jetzt nicht, dass Aaron Gordon, also er kann helfen, Spiele zu gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass die Denver Nuggets ein Contender sind. Auch jetzt nicht. Das war auch eigentlich der Punkt, den ich damit klar machen wollte. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir Jokic und Zach LaVine gleichstellen oder sonstiges oder auch die Kader an sich miteinander vergleichen und sagen, okay, die Bulls wären irgendwie gleichwertig oder so. Das wäre ja völlig aus der Luft gegriffen. Ich finde nur, dass du den Kritikansatz, den du bei den Bulls im Vakuum haben kannst, auch gut auf die Nuggets in dem Fall anwenden kannst. Das stimmt. Natürlich sind die Umstände anders, aber mir ging es halt um das Vakuum Aaron Gordon. Und dementsprechend wollte ich das einfach nur nochmal klarstellen, nicht, dass es dann nachher heißt, ich habe hier irgendwie ein bisschen Bullshit gelabert oder war ein bisschen Bias oder so. Um Gottes Willen, ich wollte das nur nochmal klarstellen. Kann es auch, wie gesagt, absolut verstehen, wenn du sagst, okay, das war für mich der Deal der Deadline. Kommen wir dann zu meinem persönlichen Deal oder Lieblingsdeal der Deadline. Victor Oladipo schließt sich den Miami Heat an. Und muss ich den Gegenwert überhaupt sagen? Also ich finde es einfach krass. Also absolut keinen Markt offensichtlich gehabt. Kelly Olynyk, also sorry, du musst jetzt von einem anderen Menschen träumen, es tut mir wirklich leid. Avery Bradley und ein Pick-Swap oder ein Recht darauf, die Picks zu tauschen, haben jetzt quasi. Katastrophal. Das könnte Second Runner werden. Ja, also quasi für nix. So. Man hat einfach Oladipo geschenkt bekommen. Punkt. Ich musste eben so lachen, als du mit dem Deal angefangen hast, weil ich mir wieder in den Kopf gerufen habe. Wir hatten gerade unsere Live-Reaction beendet. Ja. Eigentlich habe ich auf Kyle Lowry gewartet. Es kam nichts und es kam nichts. Dann haben wir noch ein bisschen geschnackt. Und währenddessen habe ich durch Twitter gescrollt und auf einmal Victor Oladipo nach Miami. Ja. Und meine Reaktion, ich weiß, du hast es auf Twitter festgehalten, ich habe wirklich ungefähr gefühlt 30 Mal am Stück gesagt, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Nicht mal unbedingt, dass Oladipo nach Miami gegangen ist, weil das, die Gerüchte gibt es ja schon seit, was weiß ich, also, ne, dass Depot gerne in Miami sich aufhält und nie wirklich einen Hehl daraus gemacht hat, dann auch mal in Miami spielen zu wollen. Seine Freundschaft zu Dwayne Wade, alles geschenkt. Aber der Wert, ja. Vor allen Dingen musst du dir vor Augen halten, wenn der Deal nach der Deadline veröffentlicht wird, denkst du ja, okay, das war nochmal irgendwie so ein krasses Ding, ja. Aber es ist halt nichts. Avery Bradley hat 10 Spiele für die Heat gemacht. So am Anfang der Saison war ich total hyped, was sein Game angeht, und ich dachte so, das ist gerade für die Playoffs super, dass du einen zweiten Wing-Verteidiger hast, oder einen dritten Wing-Verteidiger vielmehr. War aber nie fit. So, über Mo Harkless haben wir uns in der Live-Reaction schon unterhalten, das war halt ein Griff ins Klo. So, und Kelly O ist halt, ich habe schon gesehen, einige Rockets-Fans in meiner Timeline, die waren sehr begeistert von seinem ersten Auftritt. Wartet ab, das ist ein Teil der Kelly Experience, so wie David sagte, ne? Shoutout. Ja, Arthur war das, ne? Ah, Arthur, sorry. Ah, trotzdem. Shoutout Arthur, Shoutout David. Auf jeden Fall. Haben wir das auch wieder erledigt. Das war aber auch so mein Gedanke. Wartet mal ein paar Wochen ab. Wartet mal ein paar Wochen ab. Gut, vielleicht auch ein paar Monate, weil die Rockets einfach absolut scheiße sind dieses Jahr. Bis es dann wirklich ins Gewicht fällt, was er teilweise für Spiele drin hat. Aber no hate an dieser Stelle. Ne? Er hat sich sonst nie was zu Schulden kommen gelassen. Anders als andere weiße Menschen, die das Heat-Trikot anhatten dieses Jahr. Arbeitslose Menschen mittlerweile. Ja, fettes Mittelfingerzeichen geht nochmal raus. Ja. Sehr schön. Ja, wie gesagt, du sagst, hast es selbst gesagt, also das war wieder Pat Riley Masterclass. Also du holst dir mit Victor oder Dibu einen Spieler rein, der in der Liga mal All-Star war. Klar, keine gute Saison spielt, aber indem du High-Risk oder beziehungsweise Low-Risk, High-Reward mehr oder weniger kriegst. Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du bist Kelly Olynyk losgeworden, bevor er Free Agent wurde. Du musst dich nicht damit auseinandersetzen, dass Avery Bradley nächstes Jahr eine Teamoption hat und wahrscheinlich für die Heat sowieso nicht mehr gespielt hätte, so verletzungsanfällig wie er dieses Jahr war. So, und was ist das Best-Case-Szenario? Dipo überzeugt, ist ein super Part der Heat und man kann sich auf eine vernünftige Verlängerung im Sommer einigen. Worst Case, gut, man hat ausprobiert, er hat seinen Traum gehabt, in Miami zu spielen. Die Heat haben ihn ausprobiert sozusagen. Am Ende kommt man eben nicht zusammen wegen der Verlängerung, weil es nicht gepasst hat. Ja. So. Aber was Dipo den Heat auch für die Playoffs geben kann, wird meiner Meinung nach total unterschätzt. Ich meine, natürlich kannst du sagen, er war lange verletzt, die Rockets-Tage waren jetzt nicht unbedingt, dass er sich damit rumbekleckert hat, geschenkt. Aber das, was Oladipo dir theoretisch noch geben kann, kann so wertvoll für die Heat sein. Es ist ja nicht nur, dass er am defensiven Ende ein absolutes Upgrade zu Bradley ist, wenn er fit ist, sondern er kann auch ein bisschen Ballhandling übernehmen. Er kann seinen eigenen Wurf kreieren. Und das wiederum gibt ja auch Eric Spoelstra viel mehr Möglichkeiten, die Offense zu leiten. Es gibt auch einem Bam Adebayo wieder mehr Möglichkeiten. Und das Große, was man auch sagen muss, und das ist auch nochmal ein Shoutout an Pat Riley, auch wenn ich hier in den letzten Wochen mich öfter negativ gegenüber den Shootern in Miami geäußert habe, du konntest halt wirklich Tyler Hero und Duncan Robinson behalten. Ja, eben. Was man vor der Deadline für nicht möglich gehalten hat, dass egal in welchem Deal, ob das jetzt für Depot oder für Laurie gewesen wäre, einer von beiden mindestens gehen muss, weil anders kommen die Deals nicht zustande. Und Pat Riley hat einfach mal einen dicken Mittelfinger wieder entgegen anderer GMs oder anderer handelnder Personen gegenüber hochgehoben. Das ist einfach krass und ich bin da ganz bei dir, dass es für mich auch irgendwo der Deal der Deadline ist. Aufgrund dessen, was dabei rumkommen kann für Miami, aber auch einfach an dem Paket, was sie abgegeben haben, weil das ist, stand jetzt einfach nichts. So. Genau. Und das kann ich dann auch kurz, glaube ich, abschließen. Die Heat haben bei mir eine 1 bekommen. Und die Rockets haben im Ganzen, ich habe jetzt wenig über die Rockets geredet, weil, wow, Tragic Bronson Alert. Also wirklich, es ist eine absolute Katastrophe. Wie Harden hier zustande kam, was sie aus den, in Anführungsstrichen, Assets gemacht haben, die sie für Harden bekommen haben und wo sie jetzt am Ende des Tages stehen, es ist katastrophal. Und da bleibt für mich, ich bin gütig gewesen und habe eine 5 Minus gegeben, aber das war schon echt böse. Also die Trades, die Rockets jetzt gesamt gesehen bis hin zur Deadline und am Deadline der getätigt haben, das war eine mittelschwere Katastrophe. Dementsprechend sind meine Noten die 1 für die Heat und die 5 Minus für Houston. Und jetzt bin ich auch fertig mit meinem Monolog. Also ich muss halt sagen, ich sehe das schon ähnlich. Also ich finde Miami, die haben nichts zu verlieren. Das ist wirklich der prototypischste Low-Risk-High-Reward-Deal, den man sich nur vorstellen kann. Weil auch wenn Depo, ich war nie ein Fan, so, wurde aber zweimal irgendwie All-Star, hat gezeigt, dass er neben balldominanten Spielern spielen kann, hat gezeigt, dass er irgendwie eine Offense ja versuchen kann, selbst zu führen. Und da hat das auch einigermaßen, ja, das ist jetzt wirklich so mit Vorsicht zu genießen, geschafft. So in seinem ersten Indiana-Jahr war er gut. So in seinem OKC-Jahr war er okay. Er kann irgendwie von allem etwas. Und ich denke mir dann auch so, du hast jetzt als Coach der Heat also sehr viele Möglichkeiten. Zum einen, was das Ballhandling angeht, was es für die Shot Creation angeht. Man darf auch man muss sagen, Bam ist kein schwarzes Loch. Man weiß, was Jimmy kann. Da ist noch ein Goran Dragic. Gut, Tyler Hero klammern wir jetzt mal aus. Da müssen wir halt gucken, was da noch kommt oder passiert. Vielleicht ist er dann auch jetzt einfach nonstop in dieser Off-Ball-Rolle. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Und ich finde einfach, das ist richtig gut für Miami. Was Depot jetzt für Zahlen ausruft im Sommer, da müssen wir eventuell drüber reden, wer ihn dann letztendlich bezahlt und ob das dann fair ist. Aber definitiv. So weit gehen wir ja nicht. Wir müssen einfach auch sehen, die Miami Heat, die haben jetzt gestruggelt in dieser Saison und das hing vor allen Dingen damit zusammen, dass die nicht die ganze Zeit vernünftig personell aufgestellt sind. So, ich finde, die haben jetzt 4 sehr gute oder überdurchschnittliche NBA-Spieler. 2 davon sind meiner Meinung nach Stars oder Borderline-Stars, wie auch immer. Und Depot ist einfach für mich dann dieser 4. Spieler, der jetzt noch hinzugekommen ist. Und das gibt dir einfach gerade in dieser Covid-Saison eine gewisse, ja, das ist eben das Schutznetz, das die Heat vielleicht am Anfang der Saison schon gebraucht hätten. Gut, jetzt war Depot auch die Saison nicht komplett fit, aber also ich sehe nicht, wie man an dem Trade auch nur eine schlechte Sache sehen kann, bin ich ehrlich. Man darf ja auch nicht vergessen, die Heat haben, was sie nicht häufig tun, aber im Sommer so ein bisschen ins Klo gegriffen, was die Free Agents angeht. Und man konnte Jake Crowder bis heute nicht ersetzen. Und am Anfang der Saison, wo er selbst in Phoenix auch so ein bisschen gestruggelt hat, konnte man auch so sagen, ja gut, okay, das, was er jetzt gerade den Suns gibt, würde an den Heat auch nichts ändern. Klar, aber jetzt merkt man das auch wieder. Man hat jetzt aber mit Trevor Ariza jemanden, der so ein bisschen in die Rolle rutschen kann, der mir auch an sich gefällt, auch wenn du natürlich des Öfteren immer noch siehst, okay, der hat halt über ein Jahr nicht gespielt, ne? Mhm. Und er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube, er ist mittlerweile 37, 36 um den Dreh. Ja, passt. Aber das sind halt auch Spieler, die normalerweise in Miami nochmal 1-2 gute Jahre haben. Mhm. Und um auf Depot nochmal zurückzukommen, wir haben da ja auch oft draufgehauen in den letzten Wochen, ne, was seine Leistung angeht. Aber ich muss jetzt vielleicht auch, weil er jetzt einfach Miami Heat Spieler ist, nochmal sagen, die letzten 5 Spiele zum Beispiel waren halt auch bockstark, ne? Du redest von 25 Punkten, knapp 5 Assists, 4 Rebounds und die Quoten 47% oder 46,5% aus dem Feld, knapp 34% von Downtown, okay, da können wir darüber diskutieren. Aber es ist ja nicht so, dass er nicht auch noch produktiv ist. Meine große Hoffnung oder meine Erwartung ist auch, dass natürlich die Zahlen runtergehen werden, aber die Effizienz dafür wieder hochgehen wird. Einfach durch die Tatsache, er spielt halt jetzt mit guten NBA-Spielern zusammen. Das ist in Houston ja nun mal, so sehr ich John Wall liebe, dieses Jahr eher weniger gegeben. So, und Christian Wood ist halt auch, das, was Christian Wood jetzt ist, wird er auch in 5 Jahren noch sein. Mhm. So, da kommt nicht mehr. So, das ist nicht der Heilsbringer, für den ihn alle halten. So, Punkt. Und dafür werde ich wahrscheinlich in 2 Jahren hier sitzen und mich entschuldigen müssen, aber wir bleiben da jetzt erstmal bei. Also, ja, Depot kam mir dann jetzt auch, weil ich mich ein bisschen mehr mit ihm auseinandergesetzt habe, so ein bisschen zu schlecht weg, auch wenn ich natürlich die Sorgen und Ängste verstehen kann. Ja. Nee, der hat das schon verdient, dass man da ein bisschen draufhaut, meiner Meinung nach. Aber ja, klar, wenn du jetzt bei Houston den Ball in der Hand bekommst und da jetzt auch mal einen guten Stretch hast, ist die Frage, sind das so empty calories, kann man ja sagen. Also hat das irgendwie zu irgendwas geführt? Ich glaube, gegen die Raptors hat man da mal gewonnen oder so. Aber ja gut, also ich finde aber das, was man auf jeden Fall sagen muss, und das ist auch jetzt ein kleiner Hot Take, das Miami Heat Team ist wohl aktuell das Team in Depots Karriere, was am besten ausbalanciert ist. Und jetzt, gut, Russ hin oder her, ja, toll, ist ein super Spieler, ist ein toller Teammate, hat Depot ja auch gesagt, der hat mich besser gemacht, bla. Aber es ist jetzt wirklich die Frage, ist das das beste Team, in dem Depot je gespielt hat? Und kommt jetzt nochmal in der, ich weiß jetzt, 28, 29 Jahre ist er alt, kommt da jetzt vielleicht nochmal so ein Late-Career-Push, den hat man auch ab und zu schon mal gesehen. Also da kommt ein Team einfach in eine neue Situation. Der wird niemals jetzt wahrscheinlich dieses 25-Punkte-Ding über eine Saison durchziehen, wie er es in Indiana fast mal gemacht hat, als er da aus OKC hochbeflügelt quasi hingewechselt ist. Deswegen, also ich habe da Hoffnung, dass es einfach super passend wird. Würde ich ihm 25 Euro im Jahr im Sommer bieten? Nein. Aber dann hauen wir drauf, wenn es soweit ist. 28 ist er jetzt. Ja, also sorry, das ist auf jeden Fall noch vernünftig. Und es ist auch ein Stück weit die Brücke zwischen den alternden Leuten im Heat-Kader und Bam und den anderen Young Guns. Also von Depot könntest du theoretisch, wenn alles wirklich gut läuft, noch 4 gute Jahre haben. Und das ist was. Da gehe ich absolut d'accord mit, ja. Okay, dann, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir auf die etwas unspannenderen Trades. Zwei Stück haben wir noch ein. Und zwar den Trade, den wir so in der Live-Reaction so ein bisschen, ja, wo ich gesagt habe, das wird nicht passieren, warum sollte einer das tun? Nämlich die Bulls und die Celtics und auch irgendwie die Wizards waren da noch bei. Also Bulls bekommen Daniel Theis, Troy Brown, Javonte Green und Cash, nämlich 1,3 Millionen von den Celtics und 250k aus Washington. Die Celtics bekommen Moritz Wagner, ne, also die deutsche Flagge darf im TD Garden noch gehisst werden, Luke Kornet, und die Wizards bekommen Chandler Hutchinson und Daniel Gafford, also die kommen da auch meiner Meinung nach einigermaßen okay aus der Geschichte raus. Also ein Drei-Team-Trade. Jetzt ist natürlich so, dass man sagen muss, das haben die Celtics primär so gemacht, dass sie gesagt haben, Daniel Theis, das ist noch am ehesten derjenige, den wir vielleicht abgeben könnten, um eben durch die anderen Moves, die sie getätigt haben, unter die Luxussteuergrenze zu kommen. Deswegen haben sie auch quasi Cash noch mitgeschickt, so nach dem Motto, nehmt den mal bitte auf, gebt uns weniger Geld zurück. Wir kommen da am Ende immer noch, obwohl wir euch die 1,3 Millionen in bar schicken, kommen wir trotzdem finanziell noch besser aus der Geschichte raus, weil Luxussteuer bedeutet, dass sich das Gehalt um ein Vielfaches multipliziert und hat auch, gerade wenn man so ein ja gutes Team hat, ist es dann auch immer schwierig, da sich ja in diese Luxussteuerregion zu begeben, weil irgendwann kommt nämlich auch so eine Sache, die nennt sich Repeater Tax. Also wenn man halt die ganze Zeit über dieser Luxussteuergrenze sich bewegt, dass es dann wirklich, dass der Faktor sich einfach erhöht und das Gehalt einfach immer exponentiell ansteigt. So, kurzer Exkurs. Ja, das war, denke ich mal, so die Hauptmotivation. Aber ich muss auch einfach sagen, auch wenn Moritz Wagner von allen Leuten hier auf NBA Twitter gefühlt gebasht wird, kommt mir so ein bisschen schlecht weg. Also ich bin auch kein Fan und so. Und ich glaube auch, sein Bruder Franz ist ein bisschen spannender. Aber ja, wie findest du den Trade? Jetzt mal primär für die Celtics, weil ich glaube, für die anderen ist halt so ein bisschen uninteressant. Also ich glaube, um kurz was zu Mo Wagner zu sagen, es ist das Phänomen, also entweder feiern ihn die Deutschen, weil er deutsch ist, ja, oder du hast die Gruppe, die grundsätzlich Negatives suchen, weil er deutsch ist. Ja. Weißt du, was ich so ein bisschen bei uns im Podcast habe mit den Heat, dass ich immer versuche, relativ wenig positiv oder zu positiv über die Heat zu springen oder wenn wir irgendwelche Awards haben, zu viele Spieler der Heat reinzubringen, auch wenn sie es eventuell verdient hätten. Deswegen bin ich mal froh, wenn du das machst. Und ich glaube, das ist auch so eine Dynamik, die sich bei deutschen Spielern in der NBA so ein bisschen entwickelt hat. Und ich glaube, daraus resultiert das dann immer so ein bisschen, je nachdem, wo man sich mehr umhört, ob der Support mehr oder weniger ist. Aber ich sehe ihn auch nicht so schlecht, wie einige ihn sehen. Ich denke aber auch, dass er noch extrem grün hinter den Ohren ist. Und dass er bei einem Team, was Geduld mit ihm hat, vielleicht auch irgendwann ein solider Backup in der Rotation sein kann. Aber das ist halt auch ein Stretch, da muss man schauen. Ich finde auch, sein Bruder ist da das interessante Prospect definitiv, aber genug von dem Exkurs. Ich finde den Trade jetzt, ja, es ist halt sportlich, bringt die Celtics nicht wirklich weiter, meiner Meinung nach. Du hast es ja schon gesagt, das hatte eher was mit dem Cap zu tun. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, Daniel Theis passt zu dem, was ich vorhin über die Bulls gesagt habe, gut in das Picture jetzt rein. Mhm. Auch in die Timeline passt er noch relativ gut rein. Dementsprechend finde ich das für die Bulls absolut okay, dass man sagt, wir machen das. Was war das dritte Team? Das habe ich jetzt gerade nicht im Schirm. Washington, ja, gut, okay, geschenkt. Also ich würde den Celtics hier eine solide 2 bis 3 geben, einfach weil sie halt um die Luxury Tax rumgekommen sind dadurch. Bei den Bulls bin ich da im selben Bereich, einfach weil ich glaube, dass Daniel Theis ein guter Rotationsspieler für sie sein wird. Ja, die Wizards sind halt so ein bisschen mit in dem Deal da und da bin ich dann bei einer soliden 3. Also da würde ich jetzt auch nicht großartig viel mehr zu sagen wollen. Ja, ich finde Washington, ich weiß halt überhaupt immer noch nicht, was ich jetzt von Washington diese Saison halten soll. Ja, Russell ist ja so toll und bla, sieht jetzt doch wieder besser aus angeblich als John Wall und so. Average Shades auch wieder ein Triple Double. Ich lese alles. Ergeiert hatte. Ja. Guck mal, ich mag... Er hätte greifen können. Natürlich. Ich mag Daniel Gafford auf jeden Fall. Das ist cool. Das feiere ich auch. Ich glaube auch, dass der da in Washington eine bessere Perspektive hat, um individuell, sage ich jetzt mal, Spielerfahrung zu sammeln. Ich sage jetzt nicht, dass Washington unbedingt dafür bekannt ist, dass sie ja Talente so super gut fördern, aber ich glaube schon, dass da, ja, dass da ein bisschen mehr Spielanteile für ihn rumkommen könnten. Und ja, ansonsten habe ich da auch keine starke Meinung zu. Ich fand es halt im ersten Moment ja so ein bisschen so what the fuck, aber am Ende hat sich das ja dann aufgeklärt. Schade für Daniel Theiss so ein bisschen, weil ich finde halt eigentlich auch, das ist ein cooler Spieler. Ja. Und so, und ich glaube, es wissen ja auch alle so, dass wir sind ja auch so gar nicht, wir machen uns ja eher darüber lustig hier, German Watch könnt ihr euch sonst wo hinstecken. So, ich meine auch gar keinen persönlich mit so, das zieht sich schon seit 2000, wie lange sind wir dabei, seit 2014 oder so, zieht sich dann immer, dass irgendwelche Leute denken, boah ja, man muss jeden x-beliebigen End-of-the-Bench-Spieler einfach besonders covern, nur weil der irgendwie den Adler vorne im Pass hat. So, da denke ich mir auch so, ey, nee, war also Nowitzki und Dreiseitel jetzt auch in der NHL, wenn da was passiert, dann kann man einfach sagen, ey, das sind auch objektiv einfach richtig, richtig, richtig krasse Motherfucker und da kann man dann auch wirklich stolz drauf sein und so. Aber so, boah, kommt mir nicht so, also ich hasse das so, diese ganze, wir müssen jetzt unbedingt hier über Deutsche irgendwas posten, damit wir irgendwie mehr Klicks bekommen. Ich muss so denken, es ist so, so cringe einfach. Aber egal, kurzer Hate nochmal an dieser Stelle. Aber wie gesagt, ich meine jetzt auch wirklich keinen persönlich mit. Das machen ja alle. So, Punkt. Ja, ansonsten weiß ich nicht, was ich zu dem Trade noch sagen soll. Also ich glaube halt auch nicht, dass das die Nadel für die Celtics, die ja für mich das interessanteste Team sind, bewegt. Großartig. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Time Lord ein bisschen mehr spielen kann, dass Moritz Wagner an der Dreierlinie respektiert wird, sodass die anderen Spieler oder dass er halt eine gewisse Gravity erzeugen kann. Und ja, ansonsten wäre ich da auch, für alle Parteien wäre ich da in einem soliden Notenbereich einfach, weil ich finde, das grenzt schon fast an Neutralität. Und für Washington gefällt mir das halt schon, weil ich denke, dass da Daniel Gafford durchaus noch ein College-Spieler, den ich sehr mochte, vielleicht Potenzial da ist, zu wachsen in der NBA. So. Jo. Machen wir dann den letzten Trade, den Norman Powell, Gary Trent-Ding. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen, was wir nicht schon in einem Live-Podcast gesagt haben? Ich hätte gerne das Spider-Man-Meme. Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Im Vakuum betrachtet kann man halt darüber diskutieren, ob das jetzt die Nadel für die Trailblazers so viel umschlägt, weil seine Rolle sich ja dadurch auch verändert, dass er jetzt in Portland spielt. Das darf man auch immer nicht unterschlagen. Also Spieler, die eine größere Rolle haben, die zu Teams gehen, die eher in höheren Regionen anzusiedeln sind, die haben ja meistens dieselbe Rolle. Finde den Deal aber immer noch absolut okay. Verstehe auch, dass man da so ein bisschen wahrscheinlich auch sich gedacht hat, guck mal, der hat so ein bisschen Championship-Pedigree durch die Championship. Spielt hyper effizient dieses Jahr, das muss man ihm lassen, ne? Spielt eine super Saison und ihm traut man wahrscheinlich mehr in den Playoffs, als man einem Gary Trent getraut hat. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, immer noch. Ja. Glaube auch, dass er einfach in die Timeline besser passt. Gleiches gilt übrigens für Gary Trent bei den Raptors, was jetzt vielleicht noch fragwürdig klingen wird, aber ich glaube, das Kapitel Lowry ist spätestens im Sommer beendet. Bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass Kyle Lowry noch bei den Raptors bleiben wird und dementsprechend passt er dann auch durchaus in die Timeline, die sie dann ab Sommer in meiner Welt sozusagen haben werden. Glaube auch, dass er noch ein solides Upside hat, auch wenn er jetzt eine kleine Cold-Streak hat. Mhm. Glaube ich, dass das ein solider NBA-Spieler werden kann, der dir von allem ein bisschen was geben kann. Ich mag auch den Stil, wie er das Spiel angeht und wie er seine Skills so ein bisschen anwendet, mag ich total. Also ich finde ihn total sympathisch an sich. Und ja, ich habe mir jetzt für beide eine 2- aufgeschrieben als Note. Also auch relativ neutral. Ich denke, dass das, was sie sich von den Spielern erhoffen, für beide eintreffen wird. Und Rodney Hood möchte ich noch kurz erwähnen. Da finde ich, dass er halt Nick Nurse so ein bisschen mehr Variation nochmal geben kann. Auch dadurch, dass er halt von einem bisschen was macht. Ob das jetzt kann, sei mal dahingestellt, aber er macht es zumindest. Und ja, deswegen bin ich da so bei 2-3 bei den beiden Deals. Also 2- habe ich mir jetzt bei Portland aufgeschrieben, eine 3+ bei den Toronto Raptors. Ja, ich bin da ein bisschen gnädiger zu den Raptors auf jeden Fall. Ich finde, das geht schon eher in Richtung 2+, 1-, weil ich mir so denke, Norm Powell, ja, die Raptors, die werden dieses Jahr nichts mit Contention zu tun haben. Norm Powell läuft aus und man hat jetzt quasi Gary Trent, der, wie du schon gesagt hast, viel besser in die Timeline passt, viel günstiger sein wird. Und wenn man so ein bisschen nach links und rechts guckt, dann hat man ja schon so vernommen, dass Norman Powell eher ja nicht nur wie ein Starter bezahlt werden will, sondern auch darüber angesiedelt werden will, was sein nächster, ja, nächsten Vertrag angeht. Und da wäre ich auf jeden Fall, also das wäre in jedem Fall dann auch so, dass Toronto da im Sommer schön blöd wäre, wenn sie da mitgehen würden. Und von daher hat man jetzt einen super spannenden Spieler nochmal eingesammelt. Ja, Rodney Hood dann vielleicht auch nochmal, kann da versuchen, sich so ein bisschen zu fangen. Von daher, ich sehe das für die Toronto Raptors sehe ich das ziemlich gut. Für die Trailblazers sehe ich es auch okay auf jeden Fall. Weil ich denke, der bringt einem lang oder kurzfristig auf jeden Fall vielleicht mehr in den Playoffs. Vermeintlich. Das ist natürlich, ich habe hier keine Glaskugel. Aber auch da muss man sagen, die Gehaltswünsche, die ändern sich im Sommer nicht. Und dann muss man wirklich gucken, ist man dazu bereit? Er passt ja quasi dann auch so zu diesem Dame-CJ-Ding, rein von der Altersstruktur her. Und ja, von daher, wenn er jetzt abliefert und man ist damit zufrieden und die Raptors überstehen vielleicht auch die erste Runde in den Playoffs, oder ja, dann mach, dann guck, wo du damit hinkommst. Ja, genau, sorry. Und der Besitzer der Trailblazers, ich glaube, dem fehlt es auch nicht an Kleingeld, also es dürfte da relativ egal sein. Aber für mich ist es auch so ein bisschen alternativlos gerade, wo wir darüber sprechen. Also du hast jetzt Gary Trent abgegeben, du musst ja quasi jetzt Norman Powell bezahlen im Sommer. Ich finde also auch, wenn ja. Wenn er ansatzweise so effizient und gut scored, wie er es diese Saison macht, dann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Weil sonst stehst du da am Ende des Tages ohne Gary Trent Jr. da, den du, weil er Restricted Free Agent wird, wahrscheinlich nicht bezahlen wolltest unbedingt. Und ohne Norman Powell, den du dir dadurch ertradet hast, weil du nicht mitgehen möchtest, was er dann im offenen Markt eventuell kriegen würde. Und das kann aber für die Travelers in zwei Richtungen laufen. Wir haben darüber gesprochen, Free Agency wird nicht unbedingt stark besetzt sein. Es könnte entweder dazu führen, dass er definitiv überbezahlt wird und dass du dann dich entscheiden musst, gehen wir mit oder nicht. Oder eben, dass du ihn zu einem guten Preis bekommst. Und das ist dann halt der Gamble, den sie eingehen müssen, meiner Meinung nach, nachdem sie jetzt den Deal eingefädelt haben. Also es wird spannend zu sehen sein, wie sie im Sommer dann agieren werden. Wobei ich auch bei dir bin, der passt halt auch da. Ich glaube, Timeline wird unser neues Lieblingswort hier im Pod. Eben in diese Timeline von Dame und CJ. Und auch Robert Covington passt da noch rein. Der Einzige, der so ein bisschen rausfällt, ist halt eben Mello. Aber selbst Kanter und Nurkic passen da rein. Die haben übrigens vergangene Nacht gegeneinander gespielt, die Raptors gegen die Trailblazers. Ich glaube, die Trailblazers haben sie am Ende durchgesetzt, weil die Raptors irgendwie im dritten Viertel überhaupt nichts mehr getroffen haben, nachdem sie 74 Punkte in der ersten Hälfte gemacht haben. Ja. Auch wahnsinnig interessant gewesen. Ja, ich bin fertig. Sehr schön. Plug auch auf jeden Fall an dieser Stelle. Du hast dich ja auch mit einem Spieler der Raptors auf Instagram auseinandergesetzt. Da deswegen gerne bei Klatsch Podcast CTW auf Instagram mal reinschauen. Das Ding hier auf jeden Fall abonnieren, weil wie gesagt, es kommt jetzt ein Kollabor-Projekt. Wir haben ein sehr, sehr, sehr cooles neues Format, das uns mindestens 14 Episoden kosten wird. Und dann, wenn wir diese 14 Episoden mal recorded haben, dann können wir aus diesen 14 Episoden auch noch irgendwie zwei Zusatzepisoden basteln. Also es wird sehr wild, das kann ich versprechen. Und wir werden uns da auch vernünftig drauf vorbereiten und hier ein geiles Barbershop Produkt auf die Beine stellen. Deswegen, bleibt am Ball. So, wir sehen die Zahlen. Nach wie vor danke. Die Followerzahlen, die wachsen stetig. Also, ja, danke an dieser Stelle für den Support. So, ich find's krass. So, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal so gut angenommen werden. Ja, eben. Ja, Shoutout, dass ihr uns bis zum Ende zuhört. Ich würde sagen, wir halten das Ding hier unter einer Stunde. Deswegen würde ich mich da jetzt von dir verabschieden. Ja, haben wir dann doch noch relativ knackig rausbekommen. Ja. Ich hatte nach dem Anfang schon gedacht, okay, wir gehen hier auf die 1,20 zu, aber das haben wir wohl sehr gut umgangen. Ich spreche mir jetzt ein Orlando Magic Podcast-Verbot aus. Ich habe da viel zu viel für dieses irrelevante Team an Zeit in dieser Saison reingesteckt und das war's jetzt, versprochen. Also in diesem Sinne. Ich glaube, die werden noch nicht mehr viele Gründe dafür liefern, dass wir dieses Jahr viel über sie sprechen müssen, jetzt wo Wutsch nicht mehr da ist. Das stimmt, aber Teaser, der Earned Jersey Podcast, der euch erwartet, da reden wir natürlich, weil da... Die waren ja nun mal in den Playoffs, da reden wir auch mal kurz darüber. Der ist aber vorproduziert. Ab jetzt ist Orlando zu, wie NRW, für manche Sprechgesangsartisten. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Und nicht über die Magic gesprochen. Hau rein. Danke auch.